Die meisten Menschen reisen dem Traum nach, auch irgendwo anzukommen. Möglichst an einem sicheren Ort, wo sie zudem noch in Gesellschaft sind. Der Ort, den Alfred Andersch bei seinen Aufbrüchen in die Welt suchte, war die Wildnis. Weil er nur dort sich allein und frei fühlen und an Gott und das Nichts denken konnte. Die Freiheit, wusste er spätestens seit dem 6. Juni 1944, ist dieses Alleinsein mit Gott oder dem Nichts. Damals überschritt er eine Grenze, als er in Italien in der Nähe des Klosters San Elmo bei San Virginio, 60 Kilometer nördlich von Rom, aus der deutschen Armee desertierte, in dem sicheren Wissen, dass kein Eid sich zwischen Gott und ihn stellen konnte. Er wisse zwar nicht, ob es Gott gäbe, notierte Andersch in seinem autobiografischen Bericht »Die Kirchen der Freiheit«, aber es scheine ihm ziemlich absurd anzunehmen, es gäbe ihn nicht. Gäbe es ihn nicht, so wäre an seiner Stelle das Nichts. Man stelle sich vor, das Nichts, notierte Andersch. Es wäre ein genauso großes Heiliges wie Gott. Es wäre so ungeheuer verpflichtend wie Gott. Gott würde in das Nichts eintreten und es göttlich machen. Das Nichts wäre Gott. Schon heute sind im Denken der Menschen, die das Nichts denken, Gott und das Nichts identisch. Alle Denker des Nichts sind religiöse Denker. So hat Andersch, obwohl er nicht wusste, ob es Gott gibt, immer zu ihm gebetet. Und das Gebet damals in Italien lautete: Lass mich zu dir in die Wildnis entkommen. Hilf mir. Lass mich allein sein mit dir. Die Freiheit in der Wildnis. Alfred Anderschs Nachrichten von der Grenze. Von Christian Linder. Die Sehnsucht nach Einsamkeit in Gott schon zu Lebzeiten ist ein ungeheurer Aufbruchswunsch. Die Sehnsucht nach der Freiheit, die dahinter steht, war für Andersch zu verwirklichen, aber nur, indem man nicht gegen sein Schicksal kämpft, sondern sich aus ihm herausfallen lässt, um eine Sekunde lang diese Freiheit zu spüren. Ein paar Atemzüge lang, aber für sie leben wir. Diesen Moment hat er schreibend zu fixieren versucht und in Reisebüchern wie »Hohe Breitengrade« oder »Wanderungen im Norden« als auch in seinen Erzählungen wie »Mein Verschwinden in Providence« und Romanen wie »Winterspelt« Wege in die Wildnis ausgekundschaftet. Und da Wildnis in der realen äußeren Welt kaum noch zu erreichen ist, wenigstens Nachrichten von der Grenze gegeben. Die Wildnis war für ihn zum Beispiel die Uferlinie des Wattenmeeres bei Kampen. Sich zu den Dünen aufschwingend, hinter denen der Donner der Oktoberbrandung sich ankündigt. Die Felsen von Cap Finisterre, das Tal des Oberen Tät in den Ostpyrenäen, die Raja der Camargue, die Ahornbäume am Fuße der Lalidera Wände, die Schafherden der Montagne de Lure, die zerschossenen Wälder auf dem Kamm der Schneeeifel, Brackwasser am Mississippi, von Pelikanen reglos umstanden, und die großen Wälder von New Hampshire und Maine. Auch jene Viertel der ganz großen Städte, meine ich, in denen die Häuser zur Wildnis werden, wie es in Rom geschieht, in den Stadtteilen zu beiden Seiten des Corso. Barocke Kirchen und Brunnen blühen darin wie Orchideen. Im Hafen von Hamburg, im Paris des linken Seineufers und des Montmartre. An einem Dezembervormittag habe ich die Place du Tertre wie eine graue, versponnene Waldlichtung gesehen. Sie hat geträumt, einen Traum in urzeitlichem Violett. Geboren 1914 in München als Sohn eines Offiziers. Nach der Schulzeit von 1928 bis 1930 Buchhandelslehre. 1933 Verhaftung als kommunistischer Jugendleiter und für einige Monate Häftling im Konzentrationslager Dachau. Nach der Entlassung erneute Verhaftung. Wieder freigelassen, aber fortan unter Gestapo-Aufsicht. Verschiedene Tätigkeiten. Büroangestellter in München und Hamburg. Einberufung in die Wehrmacht und Soldat, unter anderem in Frankreich und Italien, bis zur Desertion. Festnahme durch amerikanische Truppen und Kriegsgefangenschaft in den USA. Nach Entlassung von 1945 bis 1946 Redaktionsassistent Erich Kästners bei der Neuen Zeitung in München. Von 1946 Herausgeber der in der amerikanischen Besatzungszone erscheinenden Zeitschrift Der Ruf bis zu ihrem Verbot im Jahr 1947. Teilnehmer der ersten Tagungen der Gruppe 47. Von 1948 bis 1950 Gründer und Leiter des Abendstudios bei Radio Frankfurt. Von 1951 bis 1953 Leiter der gemeinsamen Feature-Redaktion des damaligen Nordwestdeutschen Rundfunks in Hamburg und des Hessischen Rundfunks in Frankfurt. Seit 1956 Herausgeber der Zeitschrift Texte und Zeichen und schließlich von 1955 bis 1958 Gründer und Leiter der Redaktion Radio Essay beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart, bis er sich schließlich seinen Jugendtraum erfüllte und, bestätigt durch den Erfolg der 1952 erschienenen Kirschen der Freiheit und des 1957 veröffentlichten Romans Sansibar, als freier Schriftsteller lebte, mit Wohnsitz in der Schweiz, in dem Tessiner Bergdorf Bersonna. Das Erstaunliche an dieser Karriere war, dass Anders sich zu einem der intellektuellsten Autoren der Bundesrepublik entwickelte, ohne je eine Universität besucht zu haben. Sondern sein ganzes Wissen hatte er sich erlesen, weshalb er gern mit dem Chamfort-Zitat blendete, das wenige, was er wisse, habe er erraten. Unbotmäßig und politisch unabhängig besaß er keine Scheu, sich in seiner politisch linken Position auf Ernst Jünger einzulassen oder sich mit Personen wie dem durch sein Nazi-Engagement nach 1945 diskreditierten politischen Philosophen Carl Schmitt zu beschäftigen. Wahrscheinlich aus der Ahnung, in Schmitt einen jener religiösen Denker vor sich zu haben, die das Nichts gedacht hatten. Anders interessierte sich für vieles und Verschiedenes, für die moderne Malerei eines Piet Mondrian genauso wie für das Kino der Autoren oder die Musik eines Luigi Nono, dessen Komposition Contrapunto Dialettico Alemente er nicht nur bewunderte wegen ihrer rückhaltlos bekenntnishaften Expressivität, ihrer schlanken und scharfen Intellektualität und ihrer technischen Qualität, sondern weil er in Nonos Musik auch eine Reise in die Wildnis erkannte. Auf der Basis von Stimmen und Geräuschen, mit einem Tonband aufgenommen, auf dem Fisch- und Gemüsemarkt am Rialto in Venedig, mit dem Läuten der Glocken von San Marco im Hintergrund, hatte Nono dieses phonetische und semantische Material durch technische Modulationssysteme bearbeitet. Jemandem, der die Pariser Place du Tertre sich in eine graue, versponnene Waldlichtung verwandeln sah, musste es natürlich gefallen, einen Ort wie Venedig durch solche Verfremdung plötzlich neu zu erfahren, auch wenn Anders selber solche Verfremdungen in seinen Textlandschaften nicht herstellen konnte, sondern eher ein konservativer Handwerker war. Immer aber blieb er aufmerksam für neue Formen, neugierig, wie ein Künstler etwas gemacht hat. Anders wollte, wie er in den frühen 50er Jahren schrieb, der angeborenen Blindheit des Kunstwerks den Star stechen. Die Form nicht aufzugeben, aber sie durchlässig zu machen für Erkenntnisse. Das war sein Kunstprinzip und nach dieser Methode hat er auch seine Texte geschrieben. Unaufgeregt, klar und kühl in der Form, indem er die Welt zunächst einmal gezeigt hat. Denn die Kunst, schrieb er, habe Augen und sie brauche man nur zu öffnen. Anders kannte das Geheimnis der Details, aus denen jeder Blick auf die Welt die Energien holt und seine Individualität bezieht. Und dieser Blick vermischt Nähe und Ferne. Man kann die Ferne in der nächsten Nähe aufsuchen, meinte Anders und nannte als Beispiele Theodor Fontane, der in seiner Berliner Kleinwelt mittels einer skizzenhaften Genauigkeit in die weite Welt hineinsah, oder Monet, der 1875 in seinem gemieteten kleinen engen Haus in Argenteuil die Welt öffnete, oder Cézanne, der noch um 1900 an der Marne in eine reale wie imaginäre Ferne geschaut hat. Ein Gang durch die Pariser Galerie Nationale Jeu de Paume, einer der Orte der Impressionisten, sei eine Berührung mit dem Begriff der Atmosphäre als der Haut der Poesie, befand Anders. Walter Benjamins berühmte Feststellung aufgreifend, Aura sei ein sonderbares Gespinst aus Raum und Zeit, einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag, erklärte Anders, Poesie sei Gefühl solcher Ferne oder sie sei keine. Aber gerade dieses poetische Gefühl der Ferne sah er aus der Kunst verschwinden. Und gegen diese Tendenz schrieb er an und notierte auch seine Überlegungen während des Schreibens. Die Ferne ist nicht identisch mit dem Exotischen. Gauguins wird es immer geben. Jedoch ging verloren, was Proust im Leser erweckt, wenn er von Swanns Neigung zu Holland berichtet, zu den Bildern von Vermeer. Man kann sich Swann imaginieren, wie er in einem noch langsamen Eisenbahnzug und allein nach Amsterdam fährt, lange in Betrachtung gewisser Valeurs verweilt. Es ist die ideale Reise, die man selber immer vorhat. Besonderer Kunstgriff Prousts, Swanns Reisen nicht zu schildern, sondern sie nur quasi biografisch zu erwähnen. So wird die Ferne doppelt unerreichbar und fast unerträglicher Reiz, wie ein sehr seltenes Gewürz. Atmosphäre und Landschaft identisch. Landschaft jedoch als universaler Begriff einer neuen Sensibilität. Arles bildet für bestimmte Farben Van Goghs, St. Petersburg für die Gestalt Mischkins. Mehr als nur ein Szenario. Eine Idee, ein Mensch können zu Landschaften werden. Odette bei Proust, das ist eine Frau als Landschaft. Desgleichen die Schlüsse, die Kierkegaard über die Idee des Erotischen aus der Musik Mozarts zieht. Wiederkehr der Atmosphäre. Da die Landschaft verloren ging, entschließt das Kunstwerk, sich selber Landschaft zu werden. Das gelingt Schwitters, wenn er eine Fahrkarte der Hannoverschen Straßenbahn und einen Fetzen Zeitungspapier auf ein paar Quadratzentimeter blau aquarellierten Papiers klebt. Oder auch Nicolas de Staël in seinen großen glühenden Tafeln. Was sich verändert, ist die Geschichte und mit ihr die Struktur der Zeit. Was sich nicht verändert, das ist die Qualität der Kunst. Aber da Zeit und Kunst, Struktur und Qualität miteinander in Beziehung stehen, muss man sich daran gewöhnen, dass in Mahouts ortlosem Raum gerettet ist, was Swann sich von Vermeers Holland erträumte. Der größte Traum im Leben Alfred Anders galt einer Reise nach Spitzbergen. Skandinavien hatte er früh kennengelernt, war 1953 zusammen mit seiner Frau, der Malerin Gisela Anders, durch Lappland, 1956 durch Schweden und 1961 durch Norwegen mit dem Rucksack gewandert, berauscht von der Fremde und Einsamkeit. Sodass er sich in dem Buch »Wanderungen im Norden« in Henry David Thoreaus Satz spiegelte: In solchen Zeiten der Einsamkeit und des Fremdseins gedeihe er wie das Maiskorn in der Nacht. Und nun Spitzbergen. Die Reise begann ganz konventionell in einem Reisebüro in Zürich, wo Anders Mitte der 60er Jahre in einem Prospekt den Hinweis eines Reeders für eine Eisbär-Safari mit dem kleinen, 17,20 Meter langen, 5,20 Meter breiten und von einem 150 PS Dieselmotor angetriebenen Kutter Havella fand. Anreise von Zürich nach Oslo, von dort Weiterflug nach Tromsø. Traumflug. Die Wolkendecke, die strahlenden Cumulusgletscher, die dann in Ströme sich teilen, unter ihnen schweben einzelne graue Wolken. Doch es stellt sich heraus, dass sie keine Wolken sind, sondern Inseln. Der Ozean, der sie umgibt, ist schimmernd olivgrau. Es sind tausende von Inseln und die meisten von ihnen sind unbewohnt. 3 Stunden lang wird jetzt die DC-7 über die Inselarchipele Westnorwegens fliegen. Jenseits der Inselflur wölbt sich der Ozean unter einem klaren Himmel bis hin zu einer weißen Wolkenmauer, hinter der die Sonne stehen geblieben ist, ein Orangenlicht, schleierig verhangen. Kurzer Zwischenaufenthalt in Tromsø. Mag ich Tromsø? Fragte sich Anders. Ich mag kein Tourist in Tromsø sein. Ich möchte dort ein Reeder sein oder ein Pelzhändler, ein Bootsführer oder ein Schiffbauer, ein Fischer oder ein Postbote. Oder ich möchte dort einen schwarzen Winter lang in einem Holzhaus an einem Tisch sitzen. Es ist ein Platz für eine Philosophie. Anders Philosophie interessiert sich nicht für das Fotografiergesicht der Welt. Natürlich ist das Südkap der sagenhaften Bäreninsel, an der die Reise vorbeiführt, ein Motiv, weiß Anders. Eine Ansichtspostkarte wie Capri oder der Buckingham Palast. Die Reisen der weißen Rasse von der stolzen Kavalierstour des 17. Jahrhunderts bis zum Massentourismus des unseren haben die Welt zu einer Folge von Bildausschnitten gemacht. Ein Guckkasten, Sehenswürdigkeiten. Die besten Fotografen, die besten Filmleute arbeiten jetzt daran, diesen Guckkasten zu zerstören, indem sie die Welt zwischen den Sehenswürdigkeiten aufnehmen, die ganze Welt, den Zusammenhang der Dinge. Die Häuser von Gelsenkirchen und Sheffield, 20 Quadratmeter Tundra, Details des Unscheinbarsten, Totalen auf Ödestes. Sich verlassen darauf, dass die großen Formkristallisationen darin erscheinen. Die Bewegungen, das Licht, die Umrisse, die Farben, sogar die Geräusche. Die Phänomene, das Seiende. Die Gesamtheit dessen, was ans Licht gebracht werden kann, ta onta. Der Tourist. Für Anders eine Schlüsselfigur des Jahrhunderts, der fotografierend die Welt durchreist, vollgestopft mit Informationen, die ihm vor Antritt der Reise angekündigt haben, was alles er sehen werde, sieht überhaupt nichts und versäumt die Sekunde der Wahrheit. Aber was könnte in dieser Sekunde der Wahrheit passieren? Der Reisende, meint Anders, beginne in dieser Sekunde alles zu vergessen. Die Nachrichten über die Kunst und die Wirtschaft, und die Geschichte jener Fremde, die er durchstreife. Plötzlich geschehe das Einzige, das ihm widerfahren könne. Er werde von Stimmungen berührt, von Farben, von Gerüchen, von Formen, von der Essenz fremden menschlichen Lebens oder von der Substanz toter Steine. Nun eile er nicht mehr nur an ihnen vorüber, sondern er wisse, dass sie Zeichen aussenden. Und er achte auf sie, ein Jäger des Augenblicks. Diese Augenblicke choreografiert Anders mit fast einem Nichts an Material in den Händen. Zum Beispiel gibt es kein künstliches Licht während des arktischen Tags, keine Feuer und keinen Vulkanismus. Das Licht sei immer Himmelslicht, über einem Eis von unerträglicher Helligkeit. Stillstand der Zeit. Weiß dämmert die Havella über dem weißen Feld zu Füßen des schwarzen Bergs der Perry-Insel. Hakon hat sie mit dem Eisanker daran festgemacht. Nur ihre hohen Masten bewegen sich unmerklich. Der Matrose, der niemals spricht, hat die Wache. Er sitzt im Steuerhaus und hat die Beine von sich gestreckt. Die Mütze hängt ihm über die Augen. Zwischen der Tafelinsel und dem Eis liegt ein Nebelfeld. Darüber steht der Berg nun als reines Trapez, basislos, eine schwarze Fahne. Die Treibeisfront, vor der Hakon floh, ist südöstlich der sieben Inseln stehen geblieben. Im Süden, nur eine halbe Meile weit weg, auf einem im Meer ruhenden Schneehügel sitzt mit aufgerichtetem Oberkörper die Bärin, ihre schlafenden Kinder im Schoß. Neben dem Schiff glimmt die Grenze. Ihre Schmelzkante unter dem Wasser leuchtet blaugrün. Die Farben der Welt sind blau, schwarz, weiß, golden. Die Welt ist aus Emaille, aus einer Glasmasse, die über Metall fließt. Nur gegen den Pol zu ist der Horizont dunkel. Einmal hebt eine Kugelrobbe ihren kleinen, schwarzen, glänzenden Kopf aus dem Wasser, taucht dann wieder weg. Ein winziges Plätschern. Lautlosigkeit. Nichts als hin und wieder ein sprödes Klingen, ein Klimpern. Das Eis klingelt. Luftbläschen im Eis platzen auf, wenn es schmilzt. Eine Eiszimbel. Oder jemand rührt ganz vorsichtig an die hohen Register einer Celesta, und die himmlische klingt. Man kann sie nur hören, wenn es ganz still ist. Es ist ganz still. 80 Grad 45 Strich nördlicher Breite. Da verliert Anders sein Zeitgefühl und kann wieder seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen, mit und vor Gott oder dem Nichts sich allein zu fühlen. Von der Stunde an, in der das Wetter schön wurde, habe ich mein Zeitgefühl verloren und infolgedessen die Erinnerung daran, wann dies oder jenes stattfand, wo wir uns jeweils am Tage oder in der Nacht befanden. Zum Beispiel weiß ich nicht mehr, ob wir die folgende Nacht in jener Eisbucht verbrachten oder ob wir sogleich aufbrachen, um die Packeisgrenze nach Osten zu erkunden. Es gab ja keine Nacht mehr, nur dieses im Kreis wandernde Licht, sodass ich höchstens sagen kann, es muss Mitternacht gewesen sein, wenn die glosende rote Scheibe im Norden die Küste des Nordostlandes ausleuchtete, oder morgen, wenn das Gegenlicht aus dem Kap Rubin eine blaue Wand über dem Beverly-Sund machte. Denn da nun wieder das klarste Wetter herrschte, lag die Küste im Süden vor unseren Augen und zwischen ihr und dem festen Eis das Treibeismeer. Ich habe drei Grundkonstellationen seiner farbigen Erscheinung festgestellt. Bei grauem Eisenhimmel war sein Wasser schieferblau, der Schnee seiner Schollen reflexionslos tot. Wenn man sich nach Norden wandte, wo kein Land mehr zu sehen war, ergaben diese Farben, projiziert auf eine Endlosigkeit, die Metapher der absoluten Leere. In einer solchen Welt konnten nicht einmal Schatten leben. Und merkwürdigerweise tauchten aus dem Meer, wenn es von dieser Beschaffenheit war, auch keine Tiere auf. Auch Tiere spüren wohl, ob die Welt gestorben ist oder ob sie noch lebt. In größtem Gegensatz dazu entstand das Bild des arktischen Ozeans, wenn das Firmament einen Zustand höchster Reinheit erreichte. Dann wurden das Blau des Himmels und das Blau des Wassers sich völlig gleich, in dem gleichen durchsichtigen Hellblau, das nur am oberen und unteren Rand sich dunkler färbte, umflossen sie die Konturen strahlender Schneearchipele. In solchen Stunden mochte es auch geschehen, dass am nördlichen Horizont der Eisblink aufleuchtete, der Widerschein großer Eisfelder in den Abgründen des Himmels. Doch am seltsamsten illuminierte sich das Meer, wenn eine sehr hohe Wolkendecke über ihm sich langsam auflöste und durch den Stratocumulus das Licht in gebündelten Strahlen drang. Dann spielte das Wasser in allen Tönungen zwischen seidigem Gold, während die Treibeistafeln, die es umgab, doch in einem kalten, bläulichen Weiß verharrten, in einer Art von Waschblau. Dieser Gegensatz zwischen einem erregten und einem kühlen Grundton versetzte uns in Spannung. Er spiegelte die Dialektik der Erde an ihrer extremen Grenze. Ich weigere mich übrigens, solche Phänomene des Spektrums, wie ich sie hier berichte, als Stimmungen zu bezeichnen. Es handelt sich nicht um Stimmungen, durch die wir fuhren, sondern um objektive, farbige Tatbestände, um messbare Ergebnisse aus Frequenzen und Wellenlängen weißen Lichts. Wenn wir genug hatten von Farben, genug auch von jenem Weiß, in dem sie sich trafen und auflösten, richteten wir unsere Blicke auf einige schwarze Tafeln in der Form von Trapezen, die im Osten und Norden aufgerichtet waren, als Zeichen dafür, dass es auch Welten ohne Licht gibt. Entlang der Packeisgrenze näherten wir uns den 7 Inseln, als wüssten wir, dass in solchen Monolithen der Finsternis und der Reflexion auch aller Schein und Widerschein endet. Dieser ganze von Farben, von Licht schwätzende, redende, singende Stern. Statt Stimmungen, Atmosphäre. Indem auch der Leser, Betrachter oder Hörer Stimmung von Atmosphäre unterscheide, notierte Andersch, bilde er seinen Geschmack. Das sehr große Ingenium wie Shakespeare, Rembrandt, Dostojewski oder Faulkner überführe fortwährend Stimmung, also das Subjekt, in Atmosphäre, also das Objekt. Das erprobte auch Andersch. Allein vor Gott oder dem Nichts suchte er an den Orten der Wildnis, die er bereiste, sich der Welt zu stellen. Du bist ins Magazin der Zeit gedrungen, stellte Andersch dem Spitzbergenbuch einen Satz Walter Benjamins voraus, und blickst auf Stapel unbenutzter Tage, die sich die Erde vor Jahrtausenden auf dies Eis legte. Warum reist man? Warum hat der 22-jährige Charles Darwin die Weltumsegelung der Beagle mitgemacht? Weil der Kapitän den Wunsch geäußert hatte, einen Naturforscher an Bord zu haben, der aber nur ein verkrachter Medizin- und Theologiestudent aus Cambridge war? Konnte der Kapitän denn ahnen, dass Darwin auf der fünfjährigen Reise die Grundlagen für die Entstehung der Arten sammeln würde, fragte Andersch. Oder Flaubert? Warum reiste er ausgerechnet nach Ägypten? Warum widmete Alexander von Humboldt seine Ansichten der Natur bedrängten Gemütern vorzugsweise? Erlebt man die Welt draußen aufregender? Oder findet man nur immer wieder die eigene Langeweile von zu Hause vor? Andersch zitierte den russischen Schriftsteller Iwan Gontscharow, dessen Reisebuch die Fregatte Pallas aus der Unlust entstanden war, überhaupt zu reisen, mit den Worten: Wenn es ihm irgendwo gut gehe, fange er an, Wurzeln zu fassen. Wenn die Wohnung angenehm, der Lehnstuhl bequem, die Aussicht schön sei und die Kühle herrsche, verspüre er keine Lust, weiterzureisen. Man reise in der Tat vor allem deshalb, kommentierte Anders, weil die Wohnung nicht angenehm, der Lehnstuhl nicht bequem, die Aussicht nicht schön sei und weil Hitze herrsche. Die Motive des Reisens reichten nicht aus, die Wanderungen des Menschen zu begründen. In Wirklichkeit reise man aus Ungenügen, aus Neugier, aus Unruhe. Jede Reise, schrieb Anders, sei ein kritisches Unternehmen, eine Form der Selbstkritik, der Kritik an den Verhältnissen, in denen man lebe, der schöpferischen Unruhe, des Zwangs, sich eben der Welt zu stellen. Reisen sei die Erinnerung an eine gesteigerte Form des Lebens. Und Bücher über Reisen, Zeugnisse des Lebens schlechthin. Große Paradigma einer absoluten Energie. Unterwegs die alten Fragen. Warum hält man sich gerade an einem bestimmten Ort auf? Wie lebt man? Wie geht man mit seiner Lebenszeit um? In der Wildnis, in die Anders reiste, an der äußersten Grenze der Welt, zum Beispiel in Spitzbergen, allein vor Gott oder dem Nichts, stellten sich diese Fragen natürlich. Auch Anders kam über die alten Antworten nicht hinaus, aber er war immerhin so neugierig, dass er die alten Antworten bis zurück zu Plato oder Augustinus verfolgte. Erkenntnis der Welt und des Lebens als Wiedererinnerung aus Wanderungen der Seele, zitierte er Plato. Erinnern bedingt Vergessen, wusste Anders auch. Und das war die alte Idee, dass alle Erinnerungen durch das Vergessen hindurch müssen und sich die Erinnerung aus dem Vergessen nährt. Alles, was ein Schriftsteller vergessen hat, steht in seinen Büchern und taucht darin in neuer Form auf, als Bild und Fantasie. Wenn das Vergessen also nur im Bild und nicht in Wirklichkeit in der Erinnerung gehalten wird, zitierte Anders Augustinus, so muss es doch zuvor gewesen sein, dass die Erinnerung sein Bild gewinnen konnte. Und wenn es nun zugegen war, wie konnte es dann sein Bild in mein Gedächtnis drücken? Da alles doch durch seine Gegenwart getilgt wird, selbst das, was längst bekannt und festgehalten war. Und doch bin ich gewiss, dass ich, so unbegreiflich und so unerklärlich es auch sein mag, mich des Vergessens selbst erinnere. Durch das doch alles andere, dessen ich mich je erinnerte, aus der Erinnerung gestoßen wird. Er habe Linien von Künstlerhand gesehen, schrieb Augustinus, die feiner gewesen seien als ein Spinngewebe. Doch sie sind nicht die Linien des rechnerischen Denkens. Und die wieder sind auch nicht die Bilder solcher Linien, die mir das Auge meines Fleisches gemeldet hat. Der nur kennt sie, der sie, ohne auch an Körperliches nur zu denken, drin in der Seele denkend sieht. Mit allen Sinnen meines Leibes hab ich schon Zahlen kennengelernt an Dingen, die sich zählen lassen. Die Zahlen aber, mit denen wir zu zählen wissen, sind ganz anderer Art und sind auch nicht die Bilder der gezählten Dinge. Und so haben sie erst recht ihr ganzes Sein. Im Kunstwerk, resümierte Anders seine Überlegungen, würden unwillkürliche Erinnerungen zu Formen. Er spreche dabei nicht von einer vagen Idee, sondern einem konkreten Vorgang. Der Wille tritt bei der Herstellung von Kunst erst auf, nachdem das Unwillkürliche erschienen ist. Begabung und Kunstverstand dienen nur dem, was darauf gewartet hat, die Zeit auszulöschen. Auch wenn es ihren Stil hat. Manche Linien auf einem Blatt sind aller Willkür entzogen. Das ist ein anderer Ausdruck für Anders' Idee, dass die Kunst und der Kampf des Menschen gegen das Schicksal sich in Akten der absoluten, verantwortungslosen, Gott und dem Nichts sich anheimgebenden Freiheit vollziehe. Er fand diese Vermutung zum Beispiel bestätigt, als er Vittorio De Sicas Film Fahrraddiebe sah. Einem armen Mann ist sein Fahrrad gestohlen worden und er versucht es wiederzufinden. Da er es nicht findet, stiehlt er in seiner Not selber ein Rad. Zwischen den Phasen dieser Handlung ereignet sich im Gesicht dieses Mannes das Wunder der Freiheit, fand Anders. In die er zuletzt hinabtaucht, als er, ein Gescheiterter, im Strom des Massenschicksals verschwindet. Es ereignet sich besonders dann, wenn er seine Gehetztheit vergessend sich seinem kleinen, ernsten Sohn zuwendet, der ihn begleitet und führt. In der geschnittenen Schärfe der italienischen Stadtlandschaft lebte für Anders das Wunder von Traum und Spiel. In einer Fotografie, die mich an die Fresken Signorellis in Orvieto erinnerte, an die Trompete Louis Armstrongs, an die Sprache Ernest Hemingways, wenn er den Stierkampf oder einen Markt in Venedig schilderte, an die mit rosafarbenem Staub überpuderten Ruinen von Grosseto nach einem Bombenangriff. In seinen besten eigenen Texten gelang es Anders, solchen Reisen durch Zeit und Leben einen atmosphärisch dichten Ausdruck zu geben und eine Phantasmagorie zu erzeugen. Jenen Schwebezustand zwischen Vergangenheit und Zukunft, Erinnern und Vergessen, Abreise und Ankunft, Zustand des Wartens in der flirrenden Leere einer dünnen Gegenwart, ohne dass man weiß, worauf man wartet. Aus dem Geist solchen Wartens, der für Anders zum Beispiel das Werk Samuel Becketts erfüllte, trat für ihn die atmosphärische Intensität wie von selbst in Figuren und Textlandschaften ein. Er zitierte Becketts Hinweis zu Marcel Proust, dieser habe die Zeit nicht wiedergefunden, sondern ausgelöscht. Gedächtnis erinnert Zeit, Erinnerung vernichtet sie. Denn, so konnte er noch einmal Becket zitieren, Gedächtnis und Gewohnheit sind die Attribute des Krebses Zeit. Ein Mensch mit einem guten Gedächtnis erinnert sich an nichts, weil er nichts vergisst. Genau gesagt, können wir uns nur an das erinnern, was durch unsere äußerste Unaufmerksamkeit registriert und in jenem letzten und unerreichbaren Verlies unseres Seins aufgestapelt wurde, zu dem die Gewohnheit keinen Schlüssel hat. Die Welt, heißt das, kann nicht wissenschaftlich erzählt werden, denn in Geschichten, die über festgelegte Begriffe laufen, gibt es nicht den Wind, Wolken am Himmel, die Eisenbahn, Schnee, Licht in einem Zimmer, Bäume, Straßen, das Blau des Meeres, die Augen, die sich öffnen, die Form der Hände. An diesen Dingen kann sich die Imagination entzünden. Die Welt kann auf einmal blühen und die Place du Tertre sich in eine graue, versponnene Waldlichtung verwandeln. In diesem Verwandlungsprozess wurde für Anders der Prozess des Vergessens zum Stillstand gebracht. Angesichts der Tatsache, dass Menschen vieles vergessen müssen und alles auch vergessen können, sogar Hiroshima, so wie sie die katalanischen Felder oder den Albigenser Krieg vergessen haben, beruhigte sich Anders, dass das Gedächtnis der Welt aus ein paar Bildern besteht. Statuen, Klängen, Gedichten, epischen Passagen, in denen das Leiden zur Form gerinnt. Zu Anders' Lieblingsorten, wo er sich seine Wildnis erträumen konnte, gehörten die zerschossenen Wälder der Schneeeifel. Seine spätere Frau unterrichtete in der Zeit des Zweiten Weltkriegs am Regio-Gymnasium in Prüm und lebte in dem nahen Dorf Rommerscheid. Dort besuchte Anders sie oft. Nach dem Krieg wohnten sie auch einige Jahre in der Eifel auf Burg Kerpen. In einer seiner frühen Kurzgeschichten aus den 50er Jahren, die letzten vom schwarzen Mann erschienen in dem Band Geister und Leute, erzählt er von dem Schmuggler Karl Roland, der nach Kriegsende in der Gegend um den schwarzen Mann herumgeistert. Die Gegend ist topografisch genau erfasst, jeder Dorfname stimmt, sogar der Verlauf einer Straße ist richtig beschrieben. Die Straße führte oben auf den Kamm hinauf. Und von dort aus hatte man einen endlosen Blick über einen Ozean von flachen Tälern und Wäldern, die aus dem Westen herandrängten. Von Saint-Vit und Malmedy. Ein ziemlich geografisches Gefühl. Roland liebte Grenzen, weil an ihnen die Länder unsicher wurden. Sie verloren sich in Wäldern, zerfransten sich in Karrenwegen, die plötzlich aufhörten, in Radspuren, in Fußpfaden und am hohen gelben Gras, das niemand schnitt, in Sümpfen, Ödhängen, Wacholder, verrufenen Gehöften, Einsamkeit, Verrat und Bussardschrei. Schneeeifel hieß das, Ardennen, hohes Fenn, In dieser Wildnis spielt Anders' Roman Winterspelt, benannt nach dem gleichnamigen Ort. Oktober 1944, kurz vor der Ardennenoffensive. Ein deutscher Offizier, Major Dinkler, geplant, nicht nur in Gedanken, eine kollektive Desertion seiner Einheit. Ein Kammerspiel um den alten Anders-Gedanken herum, man brauche Geschichte nicht hinzunehmen, wie sie gekommen. Wieder die Idee, dass jemand frei ist, nur in den Augenblicken, in denen er sich aus dem Schicksal herausfallen lässt. Natürlich ein Sandkastenspiel, ein Konstrukt. Aber das Buch lebt auch von Anders' Fähigkeit, Atmosphäre zu erzeugen. Er kannte Winterspelt nicht. Er kannte Eigelscheid, Habscheid und ein paar andere Dörfer, die hinter der Hauptkampfzone lagen. Winterspelt war ein Straßendorf, nur unten im Grund, zu dem sich die Straße flach senkte, ausgebreiteter. Auf den ersten Blick kam ihm Winterspelt größer, reicher vor als die Nester, in denen er sich herumgetrieben hatte. Reicher, aber nicht schöner. Die Größe einiger Höfe hatte sie nicht ins behäbig Großartige, sondern bloß ins Ungefüge getrieben. Schön in den Verhältnissen waren nur ein paar Bruchsteinhäuser, deren Alter er auf 200, vielleicht sogar 300 Jahre schätzte. Hin und wieder gab es, schnell im Vorübergehen, Durchblicke auf alte, einstöckige Winkelgehöfte. Wieder, wie auf allen seinen Spaziergängen, sagte er sich, dass die Landschaft der Eifel schön war. Sie evozierte Erinnerungen an Albrecht von Auwater oder Pissarro. Aber die Siedlungen der Eifel waren nicht schön oder auch nur anmutig, malerisch, sondern ohne Gefühl für Form, abweisend. Als Beschreibung einer Wildnis ist der Roman nicht zu lesen. Auch nicht einer inneren Wildnis der Figuren. Anders kann Wildnis immer nur als Phantom beschreiben, als Ort einer Sehnsucht. Wie Sansibar der Ort einer unbestimmten Sehnsucht ist für den Jungen in dem Roman Sansibar oder Der letzte Grund. In die Wildnis hineinzugehen und Bilder von ihr auszuschreiben, wie es zum Beispiel Rimbaud getan hat, war Anders, diesem zurückhaltenden, von vielen als penibel ordentlich erlebten Mann, nicht vergönnt. Aber wer traute sich auch, sollte er Wege in die Wildnis kennen, für immer oder wenigstens eine Zeit lang in ihr zu leben und ein Hebräer zu werden? Jemand, der nach dem alten Sinn und nach der wörtlichen Übersetzung des alten Worts einer von jenseits ist. Und was passiert, wenn man aus der Wildnis, dem Jenseits, zurückkommt in die Zivilisation? Ist man, um mit Rimbauds Traum zu sprechen, ein anderer geworden? Erfahrungsberichte von solchen Reisen liegen vor, wenn auch nicht von Anders. Seine große Kunstfertigkeit bestand darin, die Verlockungen der Grenze zu zeigen, hinter der vielleicht die wahre Reise beginnt. Als Anders in den 60er Jahren aus Spitzbergen zurückkehrte und Hohe Breitengrade schrieb, schmuggelte er als Flaschenpost ins Nachwort eine ästhetische Gebrauchsanweisung. Das Werk des Weltenbaumeisters, wer immer er auch gewesen sein mag und noch ist, ob ein Gott oder ein vom Nichts ins Nichts führender physikalischer Prozess, dürfe in gleicher Weise Gegenstand formaler Betrachtung sein wie ein vom Menschen geschaffenes Kunstwerk. Ein Gebirgszug, der Verlauf einer Küstenlinie, die Gestalt eines Vogels, die Verteilung und Färbung einer Flechte auf einem Felsen seien ebenso das Ergebnis von Formprozessen wie die Kathedrale von Chartres oder ein Bild von Cézanne. Und diese wie jene lösten die gleichen psychischen wie mythischen Erfahrungen aus. Die Wirkung einer Landschaft oder einer Blume sei die gleiche wie diejenige eines Gedichts oder eines Bildes. Infolgedessen verdiene die Frage, warum der Liefdjefjord schön sei, die gleiche Aufmerksamkeit wie das Problem, dass eine Fuge von Bach aufgebe. Eine Untersuchung der Tektonik seiner Berge, ihres Verhältnisses zu den sie umgebenden Gletschern, treibendem Eis, Wolken und Vogelflügen, würde sicherlich zu einer erdgeschichtlichen Stilkategorie führen, mit allem, was zum Begriff des Stils in der Kunst gehört, der für den jeweils lebenden Menschen ja nicht irgendein Antiquarium darstellt, sondern erstens Erinnerung in Erzählung und zweitens Stimmung als über das Erzählte noch hinauswirkende Substanz. Was da erzählt wird und in welche Stimmung es versetzt, hat konkrete Ursachen. Die grotische Atmosphäre des Liefdefjords hängt damit zusammen, dass große Gletscher hier Berge aus Gneisgranit, wahrscheinlich aus dem Silur, erodiert haben. Der Hekla-Hukenberg an der Sorgbucht, der einer ganzen geologischen Formation den Namen gegeben hat, ruft einen völlig anderen Formeindruck hervor, für den kein kunstgeschichtlicher Begriff mehr als Metapher zu dienen vermag. Die größten Naturforscher haben sich dem rein Phänomenalen ihrer Gegenstände gegenüber nicht sprachlos verhalten. Davon zeugen gewisse Passagen in Linnés Italaponicum, in Alexander von Humboldts Ansichten der Natur, in Darwins Reise eines Naturforschers um die Welt. Charles Darwins Beschreibung des Meeresleuchtens bei Fernando Noronha überführt exakte Deskription in reine Form. Weshalb das Meer dort in Blitzen leuchtet, wie Darwin schreibt, wird gänzlich aufgeklärt. Aber zugleich lässt uns die Sprache fühlen, wie in dem Zerfallsprozess, den das Leuchten signalisiert, das Meer atmet. Dass hinter der sichtbaren Welt eine verborgene Welt aufscheint, jenseits der Grenze, und wir sie erkennen können in einem inneren Bereich, der nicht zivilisiert ist, und dass wir in diese Wildnis hineingehen müssen, um fühlen zu können, wie das Meer atmet. Dahinter verbirgt sich die sehr alte Vorstellung von einer Kultur, die als geistige Repräsentanz von Wirklichkeit wahrscheinlich auf dem Abschreibeetat steht. Alfred Andersch kam aus dieser alten Kultur. Ein wunderbar altmodischer Schriftsteller. Die Freiheit in der Wildnis. Alfred Anderschs Nachrichten von der Grenze. Von Christian Linder. Es sprachen Bernd Hahn, Matthias Ponier und Volker Risch. Ton und Technik Eva Pöpplein und Gabriele Treichel. Redaktion und Regie Thomas Zenke. Deutschlandfunk 2007. Und hier noch ein Hinweis. Im kulturellen Feature am nächsten Freitag um 20.10 Uhr geht es der Autorin Ursula Rütten um Musik. Genauer darum, welche Rolle die Musik in unserem alltäglichen Leben spielt. Man singt oder musiziert ja in Hochstimmung. Man singt oder musiziert sich über Kummer und Leid hinweg, über Einsamkeit, Unterdrückung, Unfreiheit. Musik gehört zudem zu gesellschaftlichen Anlässen wie Geburtstag, Hochzeit, Beerdigung, religiöse Initiation, auch zur Jagd, zum Erntedank, zum Krieg. Und so prägt sie Ereignisse und Stationen in unserem Lebenslauf. Lebensgeschichten über Musik, also am nächsten Freitag um 20.10 Uhr. Deutschlandfunk. Die Nachrichten. Nach den Störfällen und Pannen in den Atomkraftwerken Krümmel und Brunsbüttel ist der Betreiber Vattenfall weiter unter Druck geraten. Der Schleswig-Holsteinische Landtag debattierte auf Antrag der Grünen-Fraktion über einen möglichen Lizenzentzug für den Energiekonzern. FDP und Grüne forderten den Rücktritt der für die Reaktorsicherheit zuständigen Ministerin Trauernicht. Die SPD-Politikerin erklärte in Kiel, Vattenfall habe durch seine Informationspolitik das Vertrauen der Menschen in seine Zuverlässigkeit verspielt. Dies allein genüge aber laut Atomgesetz noch nicht für einen Lizenzentzug. Die Ermittler waren heute mit einem gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss im AKW Krümmel. Sie sahen sich nur auf diesem Wege in der Lage, an Informationen über den Reaktorfahrer zu kommen, der nach dem Transformatorenbrand am 28. Juni Dienst hatte. Es geht um den Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung, weil damals Rauch in den Leitstand geriet. Vattenfall hatte zunächst die Einsicht in die Dienstpläne verweigert. Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Lokomotivführergewerkschaft sind ergebnislos vertagt worden. Ein neues Gespräch wurde für nächsten Donnerstag vereinbart. Gewerkschaftschef Schell nannte die Verhandlungen unbefriedigend. Die Bahn habe keinen Cent mehr geboten. Zu weiteren Warnstreiks wollte sich Schell nicht äußern. Die GDL will für rund 34.000 Lokführer und Zugbegleiter einen eigenen Tarifvertrag mit Gehaltserhöhungen von bis zu 31% durchsetzen. Die Bahn bietet eine Übernahme des mit den Gewerkschaften Transnet und GdBA vereinbarten Abschlusses an. Dieser sieht eine Anhebung der Bezüge um 4,5% und eine Einmalzahlung von 600 Euro vor. Die Grünen werden sich auf einem Sonderparteitag Mitte September mit dem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr befassen. Der Bundesvorstand berief das Treffen auf Antrag von 44 Kreisverbänden und eines Regionalverbandes ein. Im Herbst muss der Bundestag über die Verlängerung aller drei Afghanistan-Mandate entscheiden. Dabei geht es um die Schutztruppe ISAF, die US-geführte Anti-Terror-Operation Enduring Freedom und den Tornado-Einsatz der Bundeswehr. Bei den Grünen trifft nur die ISAF auf weitgehende Zustimmung. Das amerikanische Repräsentantenhaus hat ein weiteres Mal den baldigen Abzug der US-Truppen aus dem Irak gefordert. Für die Vorlage stimmten 223 Abgeordnete, 201 waren dagegen. Der Beschluss sieht vor, dass die Armee innerhalb von 4 Monaten mit dem Rückzug beginnt und ihn bis zum 1. April nächsten Jahres abschließt. Präsident Bush hat sein Veto für den Fall angekündigt, dass sich Repräsentantenhaus und Senat auf ein Datum für den Abzug einigen sollten. Die nordkoreanische Führung hat den USA direkte Militärgespräche vorgeschlagen. Nach Angaben aus Pyongyang soll es vor allem um die Themen Sicherheit und Frieden auf der koreanischen Halbinsel gehen. An dem Treffen könnte, dem Vorschlag zufolge, auch ein UNO-Vertreter teilnehmen. Morgen werden internationale Atomexperten in Nordkorea erwartet. Sie sollen die zugesagte Schließung der Anlage in Yongbyon überwachen. Das Wetter im Norden stark bewölkt, gelegentlich Regen, in den übrigen Gebieten klar. Temperaturen 17 bis 12 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 22 Uhr. Deutschlandfunk, 21.04 Uhr, die Verkehrslage mit Staus ab 3 Kilometern Länge. Vorsicht auf der A44 München-Gladbach-Düsseldorf in Höhe Münchheide. Gefahr durch einen Baum auf der rechten Fahrbahn. A2 Dortmund-Hannover zwischen Feldham und Rehren, 5 Kilometer Stau. A3 Köln-Frankfurt zwischen Bad Honnef-Linz und Neustadt-Wied, 5 Kilometer. A3 Frankfurt-Würzburg zwischen Bessenbach-Walderschaff und Weibersbrunn, 3 Kilometer. A3 Frankfurt-Würzburg zwischen Wertheim-Lengfurt und Würzburg-Kist, 20 Kilometer stockender Verkehr. A5 Basel-Karlsruhe zwischen Baden-Baden und Raststadt, 3 Kilometer Stau. A6 Heilbronn-Mannheim zwischen Bad Rappenau und Sinsheim, 6 Kilometer. A6 Mannheim-Heilbronn zwischen Wiesloch-Rauenberg und Sinsheim-Steinsfurt, 4 Kilometer. A6 Heilbronn-Nürnberg zwischen Ilshofen-Wolpertshausen und Aurach, 30 Kilometer Stau. A7 Würzburg-Kassel zwischen Raststätte-Riedener Wald und Dreieck-Schweinfurt-Wenneck, 3 Kilometer Stau.